war ihr nie ganz treu. Er bereitete ihr viele Schmerzen, doch sie trug nur ihn im Herzen. Girls in love, girls in love, she'll give you everything when. Girls in love, girls in love, she'll give you everything when. Sie ging arbeiten und er ging fremd, für ihn zersetzte sie ihr letztes Hemd. Nur an ihn gedacht. In der Straße war er der King und sie war's, die an ihm hing. Girls in love, girls in love, she'll give you everything when. Girls in love, girls in love, she'll give you everything when. Everything when. Ihre Freunde sagten, lass ihn stehen, doch sie wollte bis zum Ende gehen. So geht's nicht weiter, hat sie gedacht, und ihrem Leben ein Ende gemacht. Als der Boy dies erfuhr, holte er sie von der Schnur, und der Boy